Book 2 45 45 Die Bioskop Im Kino Im Kino Kami ingin pergi ke bioskop. Wir wollen ins Kino. Wir wollen ins Kino. Hari ini sedang diputar film yang bagus. Heute läuft ein guter Film. Heute läuft ein guter Film. Filmnya masih sangat baru. Der Film ist ganz neu. Der Film ist ganz neu. Di mana meja kasir? Wo ist die Kasse? Wo ist die Kasse? Apakah masih ada tempat kosong? Gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze? Berapa harga tiket masuknya? Was kosten die Eintrittskarten? Was kosten die Eintrittskarten? Kapan mulainya? Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Vorstellung? Berapa lama filmnya? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Apakah dapat memesan tiket? Kann man Karten reservieren? Kann man Karten reservieren? Saya ingin duduk di belakang. Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte hinten sitzen. Saya ingin duduk di depan. Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte vorn sitzen. Saya ingin duduk di tengah. Ich möchte in der Mitte sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Filmnya menegangkan. Der Film war spannend. Der Film war spannend. Filmnya tidak membosankan. Der Film war nicht langweilig. Der Film war nicht langweilig. Tapi bukunya lebih bagus dibanding filmnya. Aber das Buch zum Film war besser. Aber das Buch zum Film war besser. Bagaimana musiknya? Wie war die Musik? Wie war die Musik? Bagaimana aktornya? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Apakah ada terjemahan dalam bahasa Inggris? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.